dam digi digi dam. Zeig dich mir meine Schöne, so wie dich Gott ersann, so wie dich Gott ersann. Dein Bild soll mich begleiten, dam digi digi dam, lam di dam, digi digi dam. Dein Bild soll mich begleiten, so